Israel. So will ich mein Antlitz, so will ich mein Antlitz nicht gegen euch verstellen. So will ich mein Antlitz, mein Antlitz nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht gegen euch verstellen. Denn ich bin barmherzig und will nicht ewiglich und will nicht ewiglich zürnen. und reiniget euch, wasset und reiniget euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden, schneeweiß werden.